Beten wir. Father in heaven, thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend for your spirit, für deinen Geist and your word, und dein Wort. Thank you for your kingdom, danke für dein Königreich, your people, und für deine Leute, for the gospel, für das Evangelium. Thank you for Jesus, danke für Jesus, and the blood that was shed, und das Blut, das vergossen wurde, for our salvation, um unsere Errettung willen. Thank you for the resurrection from the dead, danke für die Auferweckung von den Toten, and our great hope, und für unsere große Hoffnung. Bless these words in Jesus' name. Segne diese Worte in Jesu Namen, bete ich. Amen. 1. Peter chapter 1, 1. Petrus 1, starting with verse 3. Wir fangen beim Vers 3 an. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who according to his great mercy has caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. To obtain an inheritance which is imperishable and undefiled and will not fade, reserved in heaven for you. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln aufbewahrt ist für euch. Who are protected by the power of God through faith for salvation ready to be revealed in the last time. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Verse 6. In this you greatly rejoice. Vers 6. Darin jubelt ihr. I wonder why Christians are not greatly rejoicing. Ich frage mich, warum die Christen nicht so sehr jubeln. If you go back to verse 5, who are protected by the power of God through faith. Wenn ihr nochmals zurück zum Vers 5 geht, da heißt es, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. Faith, again, trusting what God said. Glaube, nochmals, das bedeutet, auf das zu vertrauen, was Gott gesagt hat. Und da gibt es beinahe eine Hungersnot in Bezug auf das, was Gott gesagt and hat. We should be a people who are saturated with what God has said. Und wir sollten ein Volk sein, das wirklich gesättigt ist mit dem, was Gott gesagt hat. Verse 6 now. Vers 6. In this you greatly rejoice. Darin jubelt ihr. Even though for a little while, die jetzt eine kleine Zeit, just a little while, nur eine kleine Zeit, 70 years or so, a little while, 70 Jahre oder so, 85 years, just a little while, 85 Jahre vielleicht, nur eine kleine Zeit, in light of trillions of quadzillions of years, im Lichte der Billionen und Aberbillionen von Jahren. Let me go back to this illustration one last time. Wir wollen nochmals zurück zu dieser Illustration kommen. If we could just chart out the last 10,000 years in millimeters. Also wenn wir die letzten 10.000 Jahre nun ausstecken könnten in Millimetern. Gerald, what are we talking here? A chart of what? Wie groß wäre diese, 10 meters, diese right? Dieses Maßband? 10 meter chart. 10 Meter wäre das. We're going back 10. We're going back 10,000 years. Also wir gehen da 10,000 Jahre in der Geschichte zurück. Right, all the way back to Adam back there somewhere. Zurück bis Adam irgendwo and dort. And we got a chart from that wall to this wall. Und dann haben wir da ein Maßband von da drüben bis daher. That's a chart. That's 10,000 years. Also das wäre ungefähr diese 10,000 Jahre. Our first 10,000 years in heaven, our birthday. You know, like. Stellt euch mal vor, eure ersten 10.000 Jahre im Himmel, and wenn wir dann Geburtstag haben. You know, the first, gibt es eine große Feier dann. The first 10,000 years. Die ersten 10.000 Jahre. There's fireworks and angels, das Feuerwerk, everything. Das Feuerwerk, die Engel und. And then it comes and we celebrate the first 1 million years in heaven. Und dann kommt das erste Million von Jahren, die erste Million Jahre, die wir feiern werden. The day will come. Dieser Tag wird kommen. And then we will celebrate the 10 millionth year in heaven. Und dann werden wir feiern die 10.000 Millionen Jahre im Himmel. And then we will celebrate the 100 millionth year in heaven. Und dann werden wir die Feier haben für die 100 Millionen Jahre. And then suddenly the day will come 1 billion years in heaven. Und der Tag wird kommen. Eines Tages wird es eine Milliarde von Jahren sein. We have not changed. Wir haben uns nicht verändert. The glory is the same. Die Herrlichkeit bleibt die gleiche. The scars are still in his hand. Und diese Wundmale sind noch immer zu sehen the in seinen memory Händen. Of Christ crucified is as fresh as it was a billion years ago. Die Erinnerung an Christus, wie er gekreuzigt wurde, die ist genauso lebendig wie zuvor. His glory has not faded. Und seine Herrlichkeit hat sich auch nicht verändert. The power of his resurrection has not faded. Die Kraft seiner Auferstehung, die hat sich nicht verändert. The joy in our hearts has not faded. Die Freude in unserem Herzen, sie hat and sich nicht verändert. Comes the big celebration. Und dann kommt die große Feier. 1 trillion years in eternity. Eine Billion von Jahren sind wir in der Ewigkeit. And that chart would be a chart that would circle the earth 25 times. Und dieses Maßband würde dann 25 Mal um die Erdkugel herumgehen. Every year was a millimeter. Wenn jedes Jahr für einen Millimeter stünde. This is what we're talking about. Von dem reden wir. In this you greatly rejoice. Darin jubelt ihr. Even though for a little while, dir jetzt eine kleine Zeit, 70 years, 80, 70 Jahre, 80 Jahre, 85 Jahre, 5 years, 5 Jahre, if necessary, wenn es nötig ist, you have been distressed by various trials, in mancherlei Versuchungen betrübt worden seid. Here it is, verse 7. Und nun kommt der Vers 7. So that the proof of your faith, damit die Bewährung eures Glaubens, so that the proof of your trusting what God says, damit die Bewährung dessen auf das, was ihr vertraut, auf das, was Gott gesagt hat, being more precious than gold, viel kostbarer befunden wird, which is perishable, welches vergänglich ist, even though you are tested by fire, und das durch Feuer erprobt wird, fire, Feuer, situations that seem to nullify what God says. Situationen, die einfach das ausradieren, was Gott gesagt it hat. It puts his word to the test. Da wird sein Wort geprüft. And I'm trusting his word. Und ich vertraue auf sein Wort. That all things work to the good. Dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. For those who love God, für die, die Gott lieben, who are called according to his purpose, die gemäß seiner Absicht berufen sind. But this situation seems to say something else. Aber in dieser Situation scheint es etwas anders zu gehen. This situation says everything the opposite. In dieser Situation, da scheint alles das Gegenteil There's zu werden. No way da gibt es keinen Ausweg. That this situation can work for the good. Da gibt es einfach keine Möglichkeit, dass diese Situation sich zum Guten wendet. I talked with Pastor Ellis from St. Petersburg, Russia. Ich habe mit dem Pastor Ellis von St. Petersburg gesprochen, aus Russland. His secretary was killed by a car a few months ago. Seine Sekretärin wurde bei einem Autounfall tödlich verletzt. And she was run right over. Sie wurde einfach überfahren. And she died under the car. Sie starb dort am Unfallort. Her husband was run over. Auch ihr Ehemann wurde überfahren. He was in the hospital. Er war im Spital. They said to the doctor, do everything you can to save this boy's life, please. Und sie haben dann gesagt, bitte macht alles, was ihr könnt, zu den Ärzten. He was bleeding um das Leben so dieses Menschen badly, zu retten. Der hatte so starke Blutungen. They did something you never do. Sie taten etwas, was du sonst niemals tust. They were taking the blood that was gushing out of his stomach or into his stomach. Sie nahmen dieses Blut, das da im Magen sich ergoss, and they were putting it right back into his vein. Und sie haben es gleich wieder in die Venen zurückgeleitet. The only way to save his life. Das war der einzige Weg, um sein Leben zu they retten. Said he had no chance of living, but he's alive today. Sie haben gesagt, er hat eigentlich keine Chance zu überleben, aber heute and lebt he er. Said, my church is a different church. Und er hat gesagt, meine Gemeinde ist eine neue Gemeinde, eine andere. We hug each other longer. Wir umarmen uns jetzt länger. The glory is greater. Die Herrlichkeit ist größer. We pray fervently, more fervently. Wir beten nun inständiger. The concentration on the word has never been like this. Und die Ausrichtung auf das Wort, die ist niemals so sehr gewesen wie jetzt. When we go through the fire, wenn wir durch das Feuer durch müssen, circumstances that are beyond our capacity, einfach Umstände, die unser Verstehen übersteigen, unsere Kapazität, we have his word. Da haben wir sein Wort. And this is the fire. Und das ist das Feuer. The situation tests our trusting his word. Die Situationen werden geprüft. But it's leading up to what I wanted to say. Und das führt aber zu dem hin, was ich eigentlich sagen möchte. Tested by fire, durch Feuer erprobt, may be found to result in praise and glory and honor at the revelation of Jesus Christ. Zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi erfunden werden. had something very special happen to me yesterday. Gestern ist mir etwas ganz Außergewöhnliches passiert. I went over to the hotel where Pastor Stevens was. Ich bin zu dem Hotel gegangen, wo Pastor Stevens wohnte. And I found where he was eating and I sat down at the table with him. Und ich fand dann heraus, wo er saß im Speisesaal und ich setzte mich zu ihm an den Tisch. Someone brought an extra chair and I kind of squeezed in. Ich habe mich da ein wenig hineingezwängt, denn jemand hat einen extra Sessel gebracht. We were talking about things and then people had to go to the bathroom and things and it was pretty much just me and him. Und wir sprachen da so über alles Mögliche und dann mussten Leute hinaus und wir waren dann nur noch alleine da, er und ich. And he looked over at me. Und er hat mich dann angeblickt, with tears in his eyes, mit Tränen in seinen Augen, and he said to me, und hat zu mir gesagt, he said, Rob, hat gesagt, Robert, you're doing a great job. Du machst ganz großartige Arbeit. Keep going. Fahr fort damit. And I just sat there and I thought, und ich saß dort und ich habe gedacht, wow, wow, thank you for telling me that. Danke, dass du mir das sagst. And then I began to think about this verse. Und dann habe ich über diesen Vers nachzudenken begonnen. When we stand before the Lord, wenn wir vor dem Herrn stehen when werden, he is revealed, wenn er offenbar sein wird, I will bet half my crown if I get a crown. Und ich wette meine halbe Krone, falls ich eine solche bekommen werde. I will bet my whole crown if I get a crown. Ich wette die ganze Krone, wenn ich eine solche bekommen sollte. That he will be weeping. Dass er dort sein wird und weinen wird. That he will be, that the Lord Jesus Christ will be in tears. Dass der Herr Jesus Christus mit Tränen dort and he will be thanking us. Und er wird uns Dank sagen. And we will be amazed. Wir werden ganz, ganz erstaunt sein. As the Lord is praising us. Nämlich, dass der Herr uns preist. And we will say, no, no, no, Lord, praise you. Und wir werden sagen, nein, nein, Herr, preist gehört dir. Yes, of course, praise ja, me. Ja, ganz richtig. But could you imagine? Aber könnt ihr euch das vorstellen? The Lord Jesus Christ in tears. Der Herr Jesus Christus in Tränen. So thankful. So dankbar. That we trusted his word. Dass wir auf sein Wort vertraut haben. We went through trials. Wir sind durch Prüfungen we had durch. A difficult marriage maybe. Vielleicht hatte da jemand eine schwierige an Ehe. Incredible teenager. Oder ein unglaublicher Jugendlicher. Or two. Oder zwei. A terrible boss. Oder ein ganz schrecklicher Arbeitgeber. A physical handicap. Oder einfach ein körperliches Leiden. An unfortunate passport. Oder einen Passport, einen unglücklichen. Like why was I born in that country? Warum bin ich in diesem Land auf die Welt gekommen? Right. Some kind of problem. Irgendein Problem halt. But we're trusting God. Aber wir vertrauen auf Gott. We're believing his word. Wir glauben seinem Wort. It feels like fire. Und das fühlt sich an wie Feuer. But then we go through. Aber dann gehen wir da hindurch. And we finish this short life. Und wir beenden dieses kurze Leben. And suddenly we're in his presence. Und plötzlich sind wir in seiner Gegenwart. And three things come. Und drei Dinge treten dann auf. Praise. Lobpreis. The Lord Jesus will verbally bless us. Der Herr Jesus wird uns verbal einfach Segen aussprechen. And we get a foretaste of it when we bless each other. Und wir bekommen darauf einen Vorgeschmack, wenn wir uns gegenseitig Segen zukommen lassen. When we express love to one another. Wenn wir uns gegenseitig mit Liebe begegnen. But I can't imagine it's going to be so unbelievable. Aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil das wird so unglaublich sein. To have the Lord Jesus look us in the eyes. Dass der Herr Jesus uns in die Augen sehen wird. And to say thank you. Und dann sagen wir Danke. Well done. Danke, could you imagine that? Könnt ihr euch the das Lord vorstellen? Puts his hand around you. Der Herr erlegt seine Hand um deine Schultern. This is Thomas. Da ist der Thomas. Well done. Gut gemacht. Thank you. Danke. And then he has a tear in his eye. Und dann hat er Tränen in seinen Augen. Your life has blessed me. Thank you. Dein Leben hat mich gesegnet. Danke. That's just praise. Das ist nur Lobpreis. That's not even glory yet. Das ist nicht mal noch Herrlichkeit. Then comes the glory. Und dann kommt die Herrlichkeit. Degrees of glory. Verschiedene Auswirkungen like we are und Ausmaße in his der image. Herrlichkeit. Wir sind seinem Ebenbild gemäß. And to the degree that we suffered with him, we have glory. Und gemäß dieses Grades, wie wir mit ihm gelitten haben, werden wir auch Herrlichkeit haben. Thomas. Thomas. Look at you. Schau dich an. You look like the Lord. Du schaust wie der Herr aus. I do. I can't even look at you. Ich kann dich gar nicht einmal anschauen. I've got to get my sunglasses. Ich brauche meine Augengläser. You're shining with glory. Du scheinst da voller Herrlichkeit. Wow, and that's only the second one. Und das ist bloß der zweite. And then there's honor. Und dann kommt noch Ehre. Coming from the Lord. Ehre, die uns der Herr geben wird. Only because we trusted His word. Einfach weil wir auf sein Wort vertrauen. You're going through life. Wir sind das Leben so durchgegangen. Wir haben Schwierigkeiten. Just holding a promise. Aber wir haben eine Verheißung festgehalten. The Lord is my shepherd. I'll never lack a thing. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. You're lacking everything, bub. Dir fehlt doch alles. You don't have anything. Du hast doch überhaupt nichts. You're not married. Du bist nicht verheiratet. You don't have a job. Du hast keine Arbeit. You don't even have good looks or anything. Du schaust nicht mehr gut aus. Also du hast überhaupt nichts. Smile when you say that. Lächle, wenn du das sagst. Because the Lord is my shepherd and I will never lack a thing. Weil der Herr ist mein Hirte, mir wird niemals etwas mangeln. That'll be my confession till they put me in the grave. Und dieses Bekenntnis werde ich auf den Lippen haben bis zum Grab. It's a lot more in life than outward things. Es gibt viel mehr noch im Leben als bloß das Äußerliche. There was a rich man. Da gab es einen reichen Mann. Who the Lord called a rich fool. Und der Herr hat ihn einen reichen Narren genannt. And the Lord says, your life does not consist even in an abundance of wealth. Und der Herr hat zu ihm gesagt, dein Leben, das besteht nicht aus einem Übermaß an Reichtum. Even in abundance. Nicht einmal. Also, life is not outward, the life is in the heart. Das Leben ist nicht äußerlich, das Leben ist im Herzen. Hey, you know what? I might not be the most fortunate person outwardly. Ich bin vielleicht nach außen hin nicht gerade der glücklich, also der wohlhabendste Mensch. Let me tell you a secret. Aber ich will dir ein Geheimnis verraten. The Lord looks at the heart. Der Herr blickt auf das Herz. You might be the most beautiful intellectual person outwardly. Und du kannst nach außen hin vielleicht der wunderbarste Intellektuelle sein. But the Lord looks at the heart. Aber der Herr blickt aufs Herz. If you want to know where it is, it's 1 Samuel 16. Und wenn du wissen möchtest, wo das steht, im 1. Samuel 16. And verse 7. Vers 7. And I will hold on to that. Und das werde ich ergreifen. Until they bury me. Bis zum Schluss. What do you think of that? Bis sie mich begraben werden. And then you get there. Und dann kommst du dorthin. And then comes the praise. Und dann kommt dieser Lobpreis. The glory. Die Herrlichkeit. The honor from the Lord. Die Ehre, die uns Gott geben. Could you imagine when the Lord says, I want to have someone come up just for a moment? Könnt ihr euch vorstellen, wenn der Herr sagen wird, ich möchte, dass ein paar aufstehen und herkommen. Christian Stroh, please come up. Bitte, Christian Stroh, kommst du mal Christian vor? Christian like, no, no. Der Christian wird sagen, nein, Christian nein. Christian Stroh, please come up here. Bitte, Christian Stroh, komm doch daher. I want to honor you. Ich möchte dir Ehre geben. Before the congregation. Vor der ganzen Versammlung. For what? For serving upstairs, I watched you every Sunday. Weil du da oben gedient hast, ich habe dir zugesehen jeden Sonntag. And we're thinking, what's going on? Und wir werden uns denken, was ist los? Is this somewhere in the Bible? Steht das irgendwo in der Bibel? 1 Peter chapter 1. 1. Petrus 1. It was there. Da steht's. It was there. Da steht da. All this is there. Alles steht da. Where? Wo? It said praise, glory and honor, and this is it. Es heißt, der Preis wird sein. Es wird Ehre geben und Herrlichkeit sein. Come on, Christian, come right up. Um das geht es. Komm, Christian, komm her. I'm gonna honor you before the angels. Ich möchte dir Ehre erweisen vor den Engeln. Could you imagine that? Könnt ihr euch das vorstellen? All because. Und alles das, weil. We opened the book up. Weil wir dieses Buch geöffnet haben. And read a verse. Einen Vers gelesen haben. And held it in my heart. Und uns diesen Vers im Herzen bewahrt haben. No matter what the world said. Ganz gleich, was die Welt dazu sagt. What my emotions said, ganz gleich, was meine Gefühle dazu I sagen. Lived by every word that came from God's mouth. Ich lebte bei jedem, von jedem Wort, das aus dem Munde and Gottes kommt. We greatly rejoice. Und darin erfreuen wir uns ganz groß. You know, conferences are like a revelation to me of eternity. So Konferenzen, die sind wie eine Offenbarung für mich, eine Offenbarung der Ewigkeit. From every country, die Leute kommen aus allen Ländern. Loving each other up. Und sie erweisen sich gegenseitig Liebe. So many new people every time ich habe so viele Leute kennengelernt, neue Menschen. Hugging people, just hugging, loving them, weeping. Ich habe einfach so viele Leute umarmt, habe Tränen vergossen und when habe ihnen Liebe said, gezeigt. We were in the car, ready to drive away. Als wir im Auto saßen, wir waren bereit and wegzufahren. I said to my wife, I forgot something inside. Da habe ich zu meiner Frau gesagt, du, ich habe was vergessen da drinnen. She says, don't go in there. Und sie hat gesagt, nein, geh da nicht mehr rein. She says, you'll never come out. Du wirst niemals da wieder rauskommen. I said, I've got to try. Ich habe gesagt, ich muss es versuchen. I will keep my eyes straight. Ich werde meine Augen auf dem geraden Weg halten. And I opened the door. Ich habe die Tür geöffnet. And I went in. bin hinein. And I looked straight ahead. Hab genau nach vorne geschaut. I went to the girl at the counter. I said, "Can you help me give this to this person real quick? I've got to go." Hab dann mit dieser Dame dort am Empfang gesprochen. Goodbye. Kannst du das jemand geben? Ich muss gleich wieder weg. Hi, Pastor Rob. Hey, Pastor Rob. Oh, hi. God bless you. Goodbye. Hey, goodbye. Hey, Pastor Rob. Goodbye. Hey, goodbye. Wiedersehen. Servus. Wiedersehen. Goodbye. Goodbye. It took me 20 minutes. 20 Minuten habe ich dann 20 gebraucht. Minutes to get out. I went 4 meters in and it took me 20 minutes to get 4 meters out. 4 Meter bin ich da nur hinein, aber 20 Minuten habe ich gebraucht, um diese 4 Meter wieder rauszukommen. Und dann habe ich die Tür zugemacht. And I thought, ich habe mir gedacht, I'm out. Ich bin draußen. I was going down the stairs. Bin dann hinunter die Stiegen. There's my car. Da ist mein Auto. And I hear, Pastor Rob. Und dann höre ich Pastor Rob. I turned around. Ich habe mich umgedreht. And it was my good friends from Russia. Das waren meine guten Freunde aus Russland. And they said, "Are you leaving?" Sie haben gesagt, fahrst du weg? I said, "I'm going." Ich habe gesagt, ja, ich fahre. And they said, "Come here." Und sie haben gesagt, komm doch her. And my good friend, he hugged me. He says, "I love you." Und einer meiner guten Freunde hat mich dann umarmt und gesagt, du, ich habe dich ganz, ganz lieb. I said, "I love you." Und ich habe auch gesagt, ich habe dich auch lieb. I thought, why do I have to leave? Und dann habe ich mir gedacht, warum muss ich da weg? It's incredible. Das ist erstaunlich. It's incredibly painful. Es ist so schmerzhaft. But it'll be like this in heaven forever. Aber so wird es im Himmel sein, in alle Ewigkeit. So, with that, let's pray. Also mit diesen Gedanken beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you so much, danke so sehr for the inheritance that we have, für dieses Erbe, das wir haben. Here on earth, hier auf Erden, and the big one that's waiting upstairs. Und den großen Erbteil, der uns im Himmel erwartet. Thank you, Lord. Danke, Herr. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Let's have a quick word of prayer. Wir wollen noch beten. Father, we thank you tonight so much for this body here. Vater, wir danken dir heute Abend so sehr für diesen Leib hier. For the leadership, the elders, the pastor, für die Leitung hier, für die Ältesten, just den Pastor. A wonderful worship, Lord Jesus. Für die wunderbare Anbetung, Herr Jesus. We've seen here already, and thank you so much for each one, each body member here. Und danke für jeden Einzelnen hier, der im Leib ist. Bless these few words to our hearts. Segne diese wenigen Worte in Jesus' unseren Herzen. Name. In Jesu Namen. Amen. In Mark chapter 14, let's look at verse 1. Markus 14, Vers 1. I'm sorry, let's start at verse 3. Also fangen wir beim Vers 3 an. Being in Bethany in the house of Simon the leper, as he sat at meat, there came a woman having an alabaster box of ointment of spikenard, very precious, and she broke the box and poured it on his head. Und als er in Bethanien war, in dem Hause Simons, des Aussätzigen, kam, während er zu Tische lag, eine Frau, die ein Alabasterfläschchen mit Salböl von echter kostbarer Narde hatte. Sie zerbrach das Fläschchen und goss es aus auf sein Haupt. And there were some that had indignation within themselves and said, why was this waste of the ointment made? Es waren aber einige bei sich selbst unwillig. Wozu ist diese Verschwendung des Salböls geschehen? For it might have been sold for more than 300 pence and have been given to the poor, and they murmured against her. Denn dieses Salböl hätte für mehr als 300 Dinare verkauft und den Armen gegeben werden können. Und sie fuhren sie an. Now here's this lady who comes in. She's a well-known sinner. Da ist diese Frau. Sie kommt da herein. Sie ist eine bekannte Sünderin. I believe we could say here she was anyway. She's here with the ointment and wasting it, apparently. Also sie ist hier mit diesem Salböl und sie verschwendet es sozusagen. In any case, she's wasting it in the eyes of the world. Sie verschwendet es in den Augen der Welt. And the eyes of other disciples right there in the room. Und auch in den Augen der anderen Jünger dort in dem Raum. And what a thing tonight to realize this. Und was für eine Sache das ist, wenn man das erkennt heute Abend. On the head of Jesus. Auf den Kopf Jesu. A single act. Das ist eine einzelne Handlung. This woman had a single purpose. Aber diese Frau hatte auch eine Absicht. Break the ointment over Jesus Christ's head. Dieses Salböl über das Haupt von Jesus zu gießen. The alabaster box, break it open, just pour that ointment. Diese Alabaster, dieses Fläschchen dazu zu brechen und das Öl auszugießen. And what happens? Und was geschah dann? Jesus immediately comes to her defense. Jesus wendet sich sofort an die anderen und verteidigt sie. He says, "Let her alone." In verse 6, why do you trouble her? In Vers 6 heißt es, lasst sie. Was macht ihr Mühe? She wrought a good work on me. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. For you have the poor with you always, and whensoever you will, you may do them good. But may you have not always. But me, you have not always. I'm sorry. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen wohltun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. She has done what she could. She has come aforehand to anoint my body to the burying. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Verily I say unto you, wheresoever this gospel be preached throughout the whole world, this also that she has done shall be spoken of for a memorial of her. Aber wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt werden wird in der ganzen Welt, wird auch von dem, was sie getan hat, geredet werden, zu ihrem Gedächtnis. We have such concepts in our life. Wir haben so Konzepte in unserem Leben. Of what is economical and what is wasteful. Einfach betreffend das, was ökonomisch ist und das, was Verschwendung ist. We have such ideas of what we should be doing, maybe, and what we're not doing and feeling a little guilty about it sometimes. Und wir haben auch so Vorstellungen, was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen und fühlen uns dann auch ein wenig schuldig diesbezüglich. But Jesus said there's one thing to keep in mind. Aber Jesus sagte, da gibt's eines, an das ihr denken müsst. Jesus will defend us. Jesus, er wird uns verteidigen. When we do something. Wenn wir etwas tun werden. In terms of anointing his head. Und zwar in einem Begriff der Salbung in our seiner lives. Selbst. In unserem Leben. Do we waste ourselves upon Jesus Christ? Verschwenden wir uns selbst in Bezug auf Jesus Christus? Do we offer ourselves a living sacrifice unto Jesus Christ? Opfern wir uns selbst als lebendiges Opfer für Jesus Christus? It seems maybe wasteful in terms of the world. They look at us, they say it's so foolish what you Christians do. Ja, im Angesicht der Welt, da sagen sie vielleicht, das ist so dumm, was ihr tut, ihr Christen. Das scheint eine Verschwendung zu sein. You have such unusual goals. Ihr habt so außergewöhnliche Ziele. You want to do such unusual things on the streets. So ungewohnte Dinge wollt ihr auf der Straße tun. Knocking on those doors. Ihr klopft an die Türen. Watching for opportunities to bring this message. Und ihr wartet darauf, auf Gelegenheiten, um diese Botschaft zu bringen. To our friends, to the whole world. Unseren Freunden und der gesamten Welt. But what are we doing? Aber was machen wir? We're wasting ourselves, aren't we? Wir verschwenden uns selbst, nicht wahr? The world says you're wasting your lives. Die Welt sagt, ihr vergeudet euer Leben. But we say, oh no. Aber wir sagen nein. Jesus is in my defense. Jesus wird mich verteidigen. And the more I waste myself, und je mehr ich mich selbst verschwende, the more I pour myself out, je mehr ich selbst von mir ausgieße, the more Christ comes in, umso mehr kommt Christus hinein, the more he blesses my life, umso mehr wird er mein Leben segnen. 1. Corinthians 1, 1. Korinther 1, the cross to them that perish is foolishness, denen, die verloren gehen, ist das Kreuz Narrheit. But that same preaching of the cross. Aber genau die gleiche Botschaft vom Kreuz. To us. Ist uns today, heute. It's the power of God. Die Kraft Gottes. Where do we derive our power? Woher kommt diese Kraft? The more we focus in on Jesus Christ today. Je mehr wir uns auf Jesus Christus ausrichten heute. Pour ourselves out. Uns selbst ausgießen. Paul was one who said in 1 Thessalonians 2. Der Paulus hat im 1. Thessalonicher 2 gesagt. He said, it's not only preaching the gospel. Es geht nicht um die Predigt des Evangeliums. Not just the words. Nicht bloß die Worte. But he said, it's that I would just pour my soul out to you. Es geht darum, dass ich meine Seele euch ausliefere. Pour our soul out. Unsere Seelen ausliefern. Because you were so dear to us. Weil ihr mir so sehr ans Herz gewachsen seid. What do we do? Was machen wir? This message is not just knowledge. Diese Botschaft, das ist nicht bloß Wissen. Our friendships are not just acquaintances. Und unsere Freundschaften, das sind nicht bloß Bekanntschaften. We pour our life out. Wir gießen aus unser Leben. We go all the way with Jesus Christ. Wir gehen den ganzen Weg mit Jesus Christus. Pour our lives out to one another. Wir gießen gegenseitig unser Leben aus. Give unto one another. Wir geben uns gegenseitig. Become of service to one another. Bekommen zum Gottesdienst und dienen einander. As unto the Lord Jesus Christ. So wie es Jesus auch. As fellow body members. Als Mitglieder in diesem Leib. We have friendships that are like ointment poured onto the head of Christ. Und wir haben Freundschaften, die sind wie dieses Öl, das auf das Haupt von Jesus Christus sich ergoss. As we pour ourselves onto the Lord as a living sacrifice. Wenn wir uns für den Herrn als lebendiges Opfer darstellen. We do the same to one another. Wir tun dasselbe füreinander. Because we are dear unto one another. Weil wir uns gegenseitig teuer sind. It's great to be part of a body. Und es ist großartig, ein Teil eines Leibes zu sein. And to realize that that's where the fullness of Jesus Christ dwells. Und zu erkennen, dass das der Ort ist, wo die Fülle Christi wohnt. Bodily. As a local assembly. Also als Leib, als lokaler Leib. And how God can work so deeply in our lives. Und wie Gott eben so tief in unserem Herzen arbeiten kann. Und so schön. One more thing. Etwas noch. It's, you know, I just wanted to encourage people today. Ich möchte heute Abend Leute ermutigen. I've been in Holland about 5.5 years now. Ich bin nun seit 5.5 Jahren in Holland. After 16 years in America, going to the Greater Grace Church. Nachdem ich 16 Jahre in Amerika war und dort in die Greater Grace Gemeinde ging. I didn't think God could use me on the field again. Ich habe nicht gedacht, dass Gott mich auf dem Missionsfeld verwenden könnte. I said, Lord, I'm the last one in terms of ability you'd want out there representing you. Und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, ich bin doch der Letzte, den du da draußen haben möchtest in Bezug auf meine Fähigkeiten. In my heart, I was running. In meinem Herzen, da lief ich bereits. Oh, I'm happy here, Lord. I'm doing my thing for the church. And, ich bin ganz glücklich hier, Herr, und ich mache meinen Dienst für die Gemeinde. But one day, I just came for a visit to Holland with my wife after 16 years. Aber nach 16 Jahren kam ich eines Tages nach Holland, einfach einen Besuch abzustatten. God lit a fire under me that I could not put out. Aber Gott hat dann ein Feuer unter mir entzündet, das konnte ich nicht mehr löschen. And I was beside myself. Und ich stand dann neben mir. And I could not say no to coming back. Ich konnte einfach nicht Nein sagen, dort wieder hinzugehen. And even knowing that I had less ability than many other people I could imagine being on the field. Und obwohl ich wusste, dass ich weitaus weniger Fähigkeiten hatte als viele Leute, die da am Missionsfeld waren. I felt compelled. Da fühlte ich mich berufen. To come back. Dorthin zu gehen. You know, pour out that ointment. Dieses Salböl ausgießen. Just let God do it. Lass das einfach Gott tun. Seems like you're wasting your time, wasting your life. Es scheint so, als ob du deine Zeit vergeudest. Pour it out. Aber mach das, gieß es aus. And watch God bless in return. Und dann achte auf das, wie Gott dich segnen wird. In a few short years, we've seen an incredible response. In diesen wenigen Jahren haben wir ganz wunderbare Reaktionen erlebt in Holland. Difficult country. Ein ganz schwieriges Land. But God is blessing. Aber Gott segnet dort. And we're so amazed. Wir waren so erstaunt. At what God is doing. Über das, was Gott macht. But it starts somewhere. Aber es fängt irgendwo an. It starts with us. Es fängt bei uns an. We think we don't make a difference. Wir glauben, das It's macht just keinen little Unterschied. Old me, maybe. Das bin ja nur ich. But little old me pours out. Aber ich, der Kleine, ich gieße etwas aus. Little old me believes God. Ich, der Kleine, da, little ich, old ich me segne takes Gott. Step of faith. Ich mache einen Schritt im Glauben. And soon the next one next to you sees you. Und der da neben dir steht, der sieht dich. And they say, wow, look what happened. Und dieser Mensch sagt, schau mal, was da passiert ist. Er hat einen Glaubensschritt gemacht. Schau mal, was Gott macht. Und das Nächste, was du dann weißt, mehrere werden dir nachfolgen. Mehrere machen diese Glaubensschritte. Und mehrere werden dieses Öl ausgießen. Und Gott bewegt sich dann. Er wirkt in den seltsamsten Dingen. Einfach an Orten, wo es gar keine Bewegung geben sollte, aber Gott wirkt dort. Situations. Unmöglich erscheinende Situationen. Turn around. Ja, das dreht sich um. And it's because we've been available to God. Und das geschieht deshalb, weil wir für Gott verfügbar sind. A little word of encouragement, maybe in that way. Also vielleicht ein kleines Wort der Ermutigung. We believe God in these last days. Wir glauben an Gott in diesen letzten Tagen. Because why? Because we're dear unto Him. Weil wir ihm lieb und teuer geworden sind. And he says, pour it out. Und er sagt, gieß das aus. One to the other, pour it out. Einer dem anderen gegenüber. Watch for those opportunities. Und schaut, haltet Ausschau nach Gelegenheiten. And let them know that they're dear unto me. Pour it out. Lass sie wissen, dass sie mir kostbar sind. So let's pray. Also beten Father, wir. Thank you, Vater, wir danken for this time and especially for this opportunity. Wir danken dir für diese Zeit und für diese Gelegenheit, Jesus, hier sein zu können. Amen. I just wanted to share real quick something that God has put on my heart. Und ganz kurz wollte ich euch etwas mitteilen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. In Luke 1:37. In Lukas 1:37. There's one of the most amazing verses in the whole Bible. Da gibt es einen der unglaublichsten Verse in der Bibel. And this conference, I've heard it like this thing was just right, just applied to my life so much. Und bei der Konferenz hat sich das so sehr anwenden lassen für mich auf mein Leben. And it says therefore, with God, nothing will be impossible. Was es da nämlich heißt, ist, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. And we actually like. Here in Vienna, as everywhere else in the world, we live in places where things, a lot of things are impossible. Und das ist ja auch so. In der gesamten Welt ist es so. Es gibt Dinge, die sind einfach unmöglich. It could be like different situations that become impossible. Einfach verschiedenste Situationen, die unmöglich erscheinen. Or even sometimes, like the will of God, it seems to be impossible to do. Oder manchmal sogar der Wille Gottes. Es scheint den unmöglich es scheint unmöglich zu sein, den auszuführen. And yet this verse says that with God. Aber bei diesem Vers heißt es, bei Gott. Nothing will be impossible. Ist nichts unmöglich. So the first thing it's with God. Also das erste, worum es geht, es geht bei Gott. And I am so thankful that in 1990. Some missionaries came to Ukraine and preached the gospel. Ich bin so dankbar, weil in den 90er Jahren kamen ein paar Prediger, Missionare nach in die Ukraine und sie predigten uns das Evangelium. So 13 years ago, for me it became with God. Also für mich wurde das vor 13 Jahren zur Wirklichkeit, bei Gott. I'm very thankful for every day. Ich bin dankbar für jeden einzelnen Tag meines Lebens. Because no matter how difficult it might get, weil ganz gleich, wie schwierig die Umstände auch sein mögen. It's with God. Es geht darum, bei Gott. It's with God. And even if things get impossible, und sogar wenn Dinge unmöglich werden, it's with God, number one. Zunächst einmal Punkt 1, noch immer, bei Gott. And number two, this word things, it's actually a Greek word rhema, which means word. Und Punkt 2, da steht eigentlich dieses griechische Wort rhema, die Dinge. With God's word, nothing will be impossible. Also mit dem Wort Gottes ist eigentlich nichts unmöglich. And when I hear message, I listen to Pastor Stevens, my pastor, I hear his message, I listen to Pastor Rob's message and other pastors. Wenn ich mir die Botschaften anhöre von Pastor Stevens, meinem Pastor, oder von Pastor Rob und anderen Pastoren. And I hear the word of God and you know, things that are impossible in my life, they become possible. Und ich höre das Wort Gottes und Dinge, die in meinem Leben unmöglich sind, sie werden möglich. Just because of the word of God. Wegen des Wortes Gottes. And you know there are so many times that the word of God would come in. Und so oft kommt das Wort Gottes herein. And make something totally change the situation. Und sie verändert, dieses Wort Gottes verändert diese Situation vollkommen. Or something on the inside. Oder irgendwie innen drinnen. Or the things that would seem to be totally undoable. Und die Dinge, die einfach völlig unmachbar scheinen. And it just happens. Die passieren dann einfach. And so sad, Mary said in the Bible where angel of the Lord spoke to her. Und die Mary hat es gesagt in einer Bibelrunde, ein Engel des Herrn hat zu ihr gesprochen. She said in the next verse, let it be unto me according to thy word. Und zwar die Maria, da heißt es also, mir geschehe gemäß deines Wortes. Not let it be according to my situation. Nicht gemäß meiner Situation soll mir geschehen. Okay, I can't do this. Na, ich schaffe das nicht. Pastor, I can't do this. Pastor, ich kann das nicht. Or God, this is impossible to do for me. Oder ich sage Gott, das ist unmöglich für mich. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. No, but here was, nein. Let it be unto me according to your word. Hier heißt es, mir geschehe gemäß deines Wortes. I can't love this person. I can't love this person. Ich kann dieser Person keine Liebe entgegenbringen. It's impossible. Das ist unmöglich. But let it be unto me according to your aber word. Mir geschehe gemäß deines Wortes. And with God's word, all things become possible. Und durch das Wort Gottes werden alle Dinge möglich. Suddenly comes in the word of God and makes a difference in somebody's life. Und plötzlich kommt das Wort Gottes hinein und es macht einen Unterschied aus im Leben eines Menschen. And when they couldn't forgive, und als sie nicht vergeben konnten, they forgive. You know why? Dann vergeben sie. Wisst ihr warum? Because God's word came in. weil das Wort Gottes hineinkommt. Made a home inside a man's or woman's heart. Und das macht wir, ja, das macht das alles neu im Herzen eines Menschen. And suddenly things that are impossible become possible. Und einige der Dinge, die unmöglich erscheinen, werden möglich. And then Psalmist said that my soul thirsts for God in Psalm 42:2. Und im Psalm 42:2 heißt es, meine Seele, sie lechzt nach Gott. My soul thirsts for God. I want God. Das heißt, ich möchte diesen Gott. Because the presence of God is actually it's one of the best things that could have ever happened to man. Weil die Gegenwart Gottes, das ist einfach die wunderbarste Sache, die dem Menschen nur passieren kann. Is to be in the presence of God and to know that God is here. In der Gegenwart Gottes zu sein und zu wissen, dass er hier ist. And to know that actually he came in and he touched me. Zu wissen, dass er da kam und dass er mich berührt hat. You can't describe it when you experience it. Das kannst du gar nicht beschreiben, wenn du das erfährst. It's one of the best things. Das ist wirklich eine der großartigsten Sachen. And Psalmist said, my soul thirsts for God. I want God. Und der Psalmist sagt, meine Seele, sie lechzt nach Gott. So with God. Also mit Gott. With his word, nothing will be impossible. Mit seinem Wort wird nichts unmöglich sein. And then in Matthew 8:8. In Matthäus 8:8 heißt es. A centurion said. Da spricht ein Zenturion. To Jesus, he said, "Speak the word only." Er sagt zu Jesus, sprich ein Wort. Like it means so much to me because God can do so many things. Und das bedeutet mir so viel, weil Gott kann so viel bewirken. But one word. Nur ein Wort. Is enough to do what needs to be done. Ein Wort reicht aus, um das zu tun, was getan werden muss. When God speaks. Wenn Gott spricht. So God, please. Speak the word. Also bitte, Gott, sprich dieses Wort. I hear a message. God, please speak to me. Ich höre eine Botschaft. Bitte, Gott, sprich zu mir. I want to hear this. Ich werde das nicht hören alleine. I want this to work in my life. Ich möchte das nicht in meinem Leben. That's why we come to conferences. Aber deshalb kommen wir zu Konferenzen. It was great. Das war eine wunderbare Zeit. Gott hat gesprochen. And impossible things happen. Und unglaubliche Dinge sind passiert. And then Jesus said in Mark 9:23, also in this subject, he says that everything is possible for him who believes. Und in Markus 9:23 sagt Jesus im selben Zusammenhang, alles ist dem möglich, der glaubt. Everything is possible. Alles ist möglich. For him who believes and für den, der glaubt. And there's this story that we told to Mary on the way to Vienna da gibt's diese Geschichte, die habe ich der Mary erzählt auf dem Weg nach Wien. I don't remember exactly when it happened. I think like 13th century or something like this. Es ist eine wahrhaftige Geschichte. Ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahrhundert. Ich glaube 13. And it's something that actually connects Ukrainians and Austrians. Und das ist etwas, was eigentlich die Ukrainer mit den Österreichern verbindet. And it was when I believe it was Turks that were against the Austrian. Ich glaube, die Türken, sie zogen gegen Österreich. And it looked bad for Austrians. Und es hat schlimm ausgeschaut um die Österreicher. So, generals, they got together. Okay, what do we do? Also die Generäle haben sich versammelt und haben gefragt, was machen wir? We need to find out where the Turks are. What's their army? What it looks like and where are they? And wir müssen herausfinden, wo die Türken stehen, wie groß ihre Armee ist und wie es aussieht. Who can go? Also wer kann dorthin gehen? So there was this one Ukrainian guy. Also gab es einen Ukrainer damals. His name was Yuri Kulchevsky. Sein Name war Yuri Kulchevsky. So some people say he was Polish, but it's only one page on the internet that says that. Also manche sagen, er war ein Pole, das heißt, er steht nur auf einer Seite. And many, many more say he was Ukrainian. Und viele, viele mehr sagen, er war ein Ukrainer. So he says, I'll go. Und er sagt dann, okay, ich gehe. So he changed clothes and he went in to Turks, Turkish camp and. Die Kleidung abgelegt und hat also sich verkleidet und ist zu den Türken dorthin als Spion. Came back, brought the important, needful information. Und er brachte dann diese wichtige, notwendige Information. And Austrian army could beat Turks because of that information. Und die Österreicher, sie konnten dann diese türkische Armee schlagen wegen dieser Information. And when the king said, okay, what do you want? Und als dann der König fragte, nun, was möchtest du haben? And this is true story. I have, okay, here is the spoil from the battle. Also hier ist der. Choose what you want. Also da hast du alles. You know what he chose? Was möchtest du aussuchen? There were some bags with coffee beans. Da gab es ein paar Taschen mit Kaffeebohnen. He chose those bags. Er hat diese Taschen gewählt. And he started one of the first, not the first probably, but one of the first coffee shops in Vienna. Aber er hat damals einen der ersten Kaffee-Restaurants in Wien gegründet. And but he was the first one to serve pastry with coffee. Aber er war der erste, der dann die Mehlspeisen auch serviert hat zum Kaffee. So we have something common. In. Also wir haben ein paar Dinge gemeinsam. So if I can finish with this. Also ich möchte mit Folgendem abschließen. If there are things that are impossible in your life. Wenn es Dinge in eurem Leben gibt, die unmöglich sind. And you, but you know that something is from God. Aber du weißt, dass da etwas von Gott dabei ist. Please don't quit this. Bitte, dann verlass diese Situation nicht. Because God will come through for you. Weil Gott wird dadurch kommen. God will come through for you. Er wird für dich dadurch brechen. And just be like Mary when she said, "Let the impossible thing happen to me according to as God has said." Und sei einfach so wie die Maria es war. Sag einfach, mir geschehe das Unmögliche gemäß deines Wortes. Let the impossible thing happen. Das Unmögliche soll geschehen. Because God said so. Weil Gott es so gesagt hat. Amen.